Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter, er fragte, ist das Holz vom Weinstock besser als anderes Holz? Dritter, kann man daraus etwas bauen? Kann man einen Haken daraus machen? Vierter, Mann wirft es in das Feuer. Das Feuer brennt beide Enden. Ist es nützlich? Fünfter, ganzes Holz war nicht nützlich. Verbranntes Holz ist noch schlechter. Sechster, Gott sagt, die Menschen in Jerusalem sind wie dieses Holz. Siebter, ich bin gegen sie. Ein Feuer wird sie verbrennen. Dann wissen sie, ich bin der Herr. Achter, das Land wird leer. Die Menschen waren nicht treu. Das sagt Gott.